Hier ist MMA Radio. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der wohl erfolgreichste UFC-Fighter Deutschlands, Dennis Siever. Hallo Dennis. Hallo. Dennis, wie geht's dir? Ganz gut, danke. Ich hoffe dir auch. Ja, ich hoffe, du hast dich bei deinem letzten Kampf nicht irgendwie schwerwiegender verletzt. Es war ja ein großartiger Fight gegen Charles Rosa in Stockholm. Ist da alles gut gegangen für dich? Ja, der Kampf war zwar schwer, aber ich hatte keine Verletzungen davon getragen. Also nichts Großes, außer einem kleinen blauen Fleck. Ansonsten ist alles schon verheilt und ich bin wieder bereit für die neue Vorbereitung. Hat dich Charles Rosa irgendwie überrascht, weil er hatte den Kampf sehr kurzfristig erst angenommen und war dann doch ein harter Gegner, ein schwerer Gegner. Hast du damit gerechnet, dass er so gut ist? Nein, also das hätte ich nicht gedacht, vor allem mit einer Woche Vorbereitungszeit, wieder kurz. Dafür hat er sehr gut gekämpft, also der hat besser gekämpft als manche Gegner, die ich hatte, die richtige Vorbereitung hinter sich hatten. Hat mich sehr überrascht und ja, deswegen ist der Kampf auch so gut geworden, weil er so gut war. Das müssen wir mal dazu sagen, Fight of the Night in Stockholm, dein bereits 7. Bonus in der UFC, das ist ja auch, sag ich mal, relativ schwer zu erreichen, so viele Auszeichnungen von der UFC noch zu bekommen. Und jetzt steht wahrscheinlich dein größter Kampf an gegen Conor McGregor am 18.01. in Boston. Würdest du das auch so sagen, dass das der größte und vielleicht sogar schwerste Kampf für dich in der UFC ist bis jetzt? Ja, das wird dein Hauptkampf sein. Deswegen ist es schon der größte Kampf bis jetzt in meiner Karriere. Weil die ganze Aufmerksamkeit ist dann auf uns gerichtet, weil du als Hauptkämpfer wirst ja immer erwähnt. Deine Bilder sind überall, das ganze Event läuft ja unter unserem Namen. Deshalb ist das auf jeden Fall der größte Kampf. Ja, der schwerste weiß ich noch nicht. Das werden wir erst nach dem Kampf sagen können, wie schwer das Kampf sein wird. Aber groß wird es auf jeden Fall sein. Es gibt ja viele, die im Vorfeld Conor McGregor so als, vielleicht nicht unbedingt als nächsten Featherweight-Champion sehen, aber definitiv als nächsten Herausforderer wird Jose Aldo einkategorisiert haben. Und ja, gerade die US-Medien sehen dich mehr oder weniger so als Durchgangsstation. Wir bei MMA Radio haben gleich schon gesagt, dass du eigentlich eine große Herausforderung für Conor McGregor bist, weil er ja gerade so im Ground Game vielleicht ein paar Schwächen hat. Gleichzeitig kannst du auch mal einen guten Punch ab, also du hast kein Glaskinn oder so und er kämpft relativ offen. Siehst du da auch deine Möglichkeiten, dass er da so ein bisschen anfällig ist in seinem Kampfstil? Ja, also wenn ich jetzt überhaupt keine Chancen auf Erfolg sehen würde, dann würde ich den Kampf gar nicht annehmen. Deshalb, ich bin mir sicher, dass ich ihn schlagen kann. Wie auch immer jetzt, ob das jetzt auf dem Boden und im Stand ist, das wird sich dann im Kampf zeigen. Aber ich sehe auf jeden Fall gute Chancen und er ist ja auch nur ein Mensch, er ist keine Maschine und macht Fehler und hat auch bestimmte Nachteile oder bestimmte Schwächen. Und die werde ich versuchen auszunutzen. Und die Vorbereitungszeit ist ja lang genug. Da haben wir noch genug Zeit, darüber zu arbeiten oder daran zu arbeiten, wie wir das Ganze dann noch für uns ausnutzen können. Deshalb bin ich da guter Dinge. Ist das eigentlich für dich eine Position, also als eher als Underdog jetzt in diesem Kampf, die dir liegt? Oder findest du das vielleicht sogar so ein bisschen, ich will nicht sagen respektlos, aber es gibt ja viele Featherweights, die sagen, Conor McGregor zeigt nicht genügend Respekt den etablierten Kämpfern gegenüber. Siehst du das ähnlich, oder? Ja, das sehe ich genauso, klar. Er hat ja jeden beleidigt schon, jeden herausgefordert. Er denkt ja schon, dass er der Größte ist, dass er der Champion bereits ist und so. Und so wie er mit den Leuten umgeht und sich benimmt, ist natürlich respektlos. Und das sehe ich genauso. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt vielleicht derjenige bin, der ihn dafür bestrafen kann. Ja, natürlich. Und natürlich für uns deutsche Fans wäre es ja auch nochmal so ein bisschen vielleicht ja ein Hype-Faktor, dass MMA ja auch in Deutschland wieder mehr in den Fokus rückt im Mainstream. Aber müssen wir mal abwarten. Wie findest du das eigentlich, dass Dana White mit Conor McGregor so ein enges Verhältnis pflegt? Das ist ja schon irgendwie merkwürdig, wenn der Boss oder der Präsident der Company da immer mit seinem Buddy im Flugzeug abhängt und im Hotel und so. Ist das merkwürdig für dich oder ist dir das eigentlich egal? Ja, so komisch ist es schon, weil das ist, normalerweise macht man das nicht oder normalerweise passiert das nicht so oft, aber mein Gott, eigentlich ist es mir egal, solange jetzt die Punktrichter und der Schiedsrichter neutral bei dem Kampf bleiben, ist es mir eigentlich egal, weil der Kampf wird entschieden zwischen uns beiden Und was sie da privat für Beziehungen haben, ist mir eigentlich scheißegal. Ist ja auch so, dass mittlerweile die Featherweight Division sich allgemein so ein bisschen als ja mit stärkste Division in der UFC empuppt. Würdest du sagen, dass es deswegen sogar gut war, dass Conor McGregor so in Erscheinung getreten ist, dass der Fokus einfach auch mal auf die leichteren Kämpfer gelegt wird und nicht immer nur die Heavyweights und Light Heavyweights im Vordergrund stehen, weil so gefühlt ist die Featherweight Division für mich mit die interessanteste aktuell in der UFC. Ja, das sehe ich auch genauso. Also Federgewicht ist ja so gut besetzt mit so guten vielen so guten Kämpfern. Deswegen, wenn du jetzt mal die letzten oder die nächsten Veranstaltungen anguckst, es sind, glaube ich, in der Zukunft jetzt mindestens 3 Veranstaltungen geplant, wo Hauptkämpfer aus Federgewichtlern bestehen. Ja, und natürlich ist der McGregor jetzt hier durch seine Klappe nochmal eine Nummer größer geworden, der die Zuschauer anzieht und alles halt noch ein bisschen größer macht. Das ist auf jeden Fall ganz gut für unsere Gewichtsklasse, weil wir kriegen mehr Aufmerksamkeit. Und ja, der Rest jetzt, wie das jetzt auf Deutschland auswirkt, ich hoffe positiv natürlich, dadurch, dass ich dabei bin. Und ja, wenn ich jetzt einen guten Kampf mache, dann natürlich wird das in Deutschland hier hoffentlich besser angenommen, das Ganze, als früher. Aber ich versuche mein Bestes zu geben, natürlich dafür. Da will ich nochmal drauf zurückkommen, auf die Deutschlandgeschichte, auf die UFC-Deutschlandgeschichte. Aber ich habe nochmal eine spezielle Frage in Richtung Conor McGregor. Wo siehst du denn seine Stärken und seine Schwächen? Also wo glaubst du, dass er wirklich in der Featherweight Division herausragend ist und wo glaubst du, dass er sich verbessern müsste? Ja, seine größte Stärke ist natürlich seine Klappe. Ja, das stimmt. Das ist die größte Stärke, die Schwächen. Mein Gott, jeder hat mal Schwächen, seine Deckung ist nicht so super gut. Gut, auf dem Boden haben wir nicht so viel von ihm gesehen oder sonst irgendwie. Gegen gute Leute hat er jetzt auch nicht so wirklich gekämpft. Er hat jetzt halt Dustin Poirier mit einem Lucky Punch geschlagen. Das hat aber noch nichts zu sagen. Ja, jetzt, ich will jetzt nicht hier alles verraten, weil es dann irgendwie so als mein Gameplan praktisch dann irgendwie stören. Das stimmt. Oder preisgeben. Deswegen so im Großen und Ganzen. Und wie gesagt, große Klappe ist Stärke und die Schwächen, die werde ich dann im Kampf zeigen. Nur mal so nebenbei, der Lucky Punch oder der Treffer gegen Dustin Poirier, fandst du, dass der legal war? Es gab ja danach so ein bisschen Diskussion, dass der hinterm Ohr war oder am Hinterkopf praktisch dann und eigentlich ein Foul war sozusagen. Fandst du, dass das mit rechten Dingen zuging oder würdest du sagen, hat mal beide Augen zugedrückt? Ja, das ist schwer zu sagen, das war sehr grenzwertig. Also sehr grenzwertig. Ich lasse das durchgehen als ein legaler Treffer. Mhm. Nur für mich war das halt ein Lucky Punch, weil das war jetzt irgendwie so ein Wischer irgendwie, der nicht jetzt unbedingt wie nach so einem geplanten Treffer aussah. Das war jetzt irgendwie so zufällig in der ersten Runde gleich. Deshalb sage ich ja, dass es ein Lucky Punch war und nicht jetzt hier super vorbereiteter Schlag irgendwie. Aber jetzt, wo er jetzt genau getroffen hat, ist jetzt natürlich ein Satz schwer, da kann man sich darüber streiten. Ich lasse es durchgehen als normaler Schlag, also als legaler Schlag. So. Wir gehen jetzt mal davon aus, du gewinnst im Januar deinen Kampf. Dann würde ich mal behaupten, dass ein Sieg von dir die Featherweight Division nochmal ordentlich durcheinander wirbelt und den ein oder anderen Plan seitens der UFC auch so ein bisschen verhagelt. Was ist dann so dein Ziel für 2015? Weil ich glaube, wenn du Conor McGregor besiegst, müsstest du eigentlich sofort vielleicht keinen Titelkampf bekommen, aber definitiv mal in die Reichweite eines Titelkampfs kommen. Wenn man davon ausgeht, dass Cub Swanson als nächstes gegen Jose Aldo oder eben Frankie Edgar als nächstes auf Jose Aldo trifft, Chad Mendes dürfte erstmal keine Ambitionen mehr auf den Titelkampf haben aktuell, dann kommt man ganz schnell zu dir oder Dennis Bermudez. Sind das dann auch wieder Gegner, auf die du dich dann freuen würdest oder würdest du direkt auf den Titelkampf abzielen? Ja, also eigentlich tue ich mich jetzt eher auf den Kampf konzentrieren, also der Kampf, wo jetzt kommt. Und dann gucken wir weiter, weil es ist jetzt schwer zu sagen. Ich bin kein Mensch, der jetzt hier langfristige Pläne macht, weil meistens klappt es nicht oder es läuft irgendwas schief. Und deshalb, ich konzentriere mich auf jeden Fall jetzt in erster Linie auf den Kampf. Und danach werden wir sehen. Sollte es gut laufen, denke ich schon, dass man in der Nähe von einem Titelkampf steht, weil Conor McGregor ist jetzt auf Nummer 5. Ja, selbst wenn der Gewinner von Edgar und Svensson dann gegen den Aldo kämpfen, dann bleiben nicht so viele Leute da vorne. Sind das vielleicht nur 1 oder 2. Und dann entweder gegen die beiden in Deutschland vielleicht, dann in Berlin. Das wäre nicht schlecht halt, genau. Und dann irgendwann mal, vielleicht Ende des Jahres mal Titelkampf oder so. Aber wie gesagt, erstmal auf den Kampf konzentrieren und dann kommt, was kommt. Na, wir deutschen Fans wollen ja auch ein bisschen träumen. Ich finde, die UFC, ja, das ist einfach, wird einfach viel zu wenig gehuldigt hier in Deutschland. Aber das ist ein altes Problem. Dem Boxen wird noch hinterhergerannt und dem eigentlich interessanteren Sport, MMA, den schaut man hier so ein bisschen stiefmütterlich zu, wie er in der Nische stattfindet, ist ein bisschen schade. Noch eine Frage zu Jose Aldo. Ich gehe mal davon aus, du hast den Kampf gegen Chad Mendes am Samstag gesehen. Für dich der beste Featherweight-Titelkampf? Oh ja, das war auf jeden Fall jetzt einer der besten Kämpfe, also einer der besten Kämpfe, die ich jetzt in den letzten Jahren gesehen habe. Weil da war alles dabei, da war viel Action dabei, K.O.s, Niederschläge, Takedowns, gut, Bodenkampf nicht viel, aber technisch waren beide sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Deswegen, ja, auf jeden Fall war das einer der besten Federgewichtskämpfe, die man je gesehen hat. Ja, war ein beeindruckender Kampf. Ich will nochmal kurz zu der UFC Deutschland-Geschichte zurückkommen. Du hast jetzt in Stockholm gekämpft. Da ist, also in Schweden allgemein, glaube ich, MMA als Sport noch ein bisschen etablierter als in Deutschland. Wir haben alle die Dublin-Card gesehen, wie eine ganze Halle, ein ganzes Land ausgeflippt ist. Und als deutscher Fan und denke ich mal auch als deutscher Kämpfer sehnt man sich eigentlich nach so einem Publikum und nach so einer Anerkennung. Glaubst du, dass die UFC in Deutschland irgendwann diesen Sprung in den Mainstream schaffen kann oder zumindest mal auf so eine Ebene kommen kann wie MMA in Schweden? Oder glaubst du, dass hier einfach viel schief gelaufen ist in den Jahren davor und dass man jetzt ein Problem hat, das Image wieder reinzuwaschen sozusagen? Also ich denke schon, dass es möglich ist. Ich denke schon, wir müssen halt nur ins Fernsehen kommen. Wenn die UFC irgendwann mal wieder im Fernsehen ist, sodass halt die breite Masse das Ganze mal noch kennenlernen kann und sehen kann, dann gewinnen wir auch viel mehr neue Fans und Zuschauer. Weil dadurch, dass wir halt nirgendwo zu sehen sind, außer Internet, wächst es nur ein bisschen langsamer. Es wächst zwar, aber nicht so, wie wenn es jetzt im freien Fernsehen übertragen wäre. Würden wir, ne, zu guten Zeiten. Und das ist unser Problem. Und wenn das mal irgendwann mal dazu kommt, dass sie im Fernsehen, bei einem großen Sender vielleicht mal zu guten Zeiten übertragen werden, also die Veranstaltungen von UFC, dann wird es nicht lange dauern, bis wir genau auf demselben Stand sind wie irgendwo Irland oder Schweden. Also das ist kein Problem, denke ich, ja. Hast du das Gefühl, dass die UFC genügend tut, um in Deutschland Fuß zu fassen, oder müssten die da eigentlich aktiver werden? Ja, die bemühen sich schon ganz gut, weil wenn jetzt man mal so anguckt, die machen ja dauernd irgendwelche Berichte jetzt hier. Die Bild-Zeitung haben die jetzt endlich mal auf ihre Seite gekriegt. Die berichten jetzt auch einigermaßen positiv über uns und über die Veranstaltungen. Ich denke schon, dass sie sich bemühen. Ne? Das ist halt einfach nur schwer, weil Deutschland ist noch so ein bisschen konservativ MMA gegenüber und es ist schwer, sich durchzuboxen, wie gesagt, in die Hauptmedien, wie Fernsehen oder sonst irgendwie so große Zeitungen, dass die da mal gute, positive Berichte darüber schreiben und nicht nur als das Negativste raussuchen und das Ganze als nicht Sport, sondern Prügelei darstellen. Und wenn das mal irgendwann mal passiert, dann sind wir vorne dabei. Würdest du denken, dass so ein Fernsehformat wie Ultimate Fighter, das ja auch in den USA den Durchbruch für die UFC bedeutet hat, hier in Europa was verändern würde? Zum Beispiel, wenn man jetzt deinen Kampf gegen Conor McGregor als Ultimate Fighter Staffel angesetzt hätte. Glaubst du, dass sowas dann auch nochmal Hype bringen würde für die UFC in Deutschland? Natürlich, auf jeden Fall. Also ich bin überzeugt davon, dass es so wäre. Weil in USA war das ja auch genauso. Da haben die ja erst den größten Durchbruch durch diese Ultimate Fighter-Serie gehabt. Davor war ja UFC zwar bekannt, aber nicht so. Deshalb machen die das ja jetzt auch in jedem Land, wo es nur geht, halt, um da groß zu werden. Und das ist das, was uns in Deutschland vielleicht mal auch fehlt. Wenn das irgendwann mal passiert, dann gibt es einen großen Schub nach vorne. Hättest du da auch Interesse, als Coach dann tätig zu werden bei so einer Geschichte? Oder ist es nicht natürlich. So? Natürlich. Na doch, natürlich, wieso nicht? Ich mache alles, ich mache ja schon seit Jahren alles, um unsere Sportart in Deutschland nach vorne zu bringen. Und so eine Rolle als Coach würde ich auch übernehmen, das ist kein Problem, natürlich. Ich frage das deshalb, weil vor ein paar Wochen habe ich mit Aisling Daly gesprochen, die gerade bei Ultimate Fighter zu sehen ist, als sie tritt da an, um Strawweight Champion zu werden, hat jetzt am Mittwoch ihren Kampf gewonnen. Und sie trainiert ja bei SBG. Patrick Houlihan, das ist, hast du vielleicht schon gesehen, der 125-Pfund-Typ, so ein sehr rothaariger Ire, den trainiert er und sie hat mir gesagt, sie würde nie wieder bei Ultimate Fighter mitmachen, aber als Coach sofort. Das fand ich dann auch ein bisschen komisch, so warum als Athletin und als Coach nicht, aber es muss so ziemlich hart sein, deswegen habe ich dich jetzt mal nachgefragt, ob es dich reizen würde, vor Publikum, vom großen Publikum, deine Coaching-Skills unter Beweis zu stellen. Liegt ja vielleicht auch nicht jedem. Aber ich glaube auch, dass eine Ultimate Fighter-Geschichte in Europa, in Deutschland nochmal für Schub sorgen könnte. Sollen wir mal gucken, ob sie davon irgendwann mal Gebrauch machen hier. Ja, das könnte man gerne machen. Oder könnten die gerne machen. Eine andere Frage, du hast vorhin schon angedeutet, UFC Berlin steht ja wahrscheinlich dann wieder im Mai an. Letztes Jahr haben wir ein bisschen Pech gehabt, haben dich nicht zu sehen bekommen. Korrigier mich, aber ich glaube, das war auch im Zeitraum, als du gesperrt warst von der UFC. War das da? Ja, ganz genau. Ja, das war genau mittendrin in der Sperre. Wie schwer war das für dich, von außen so zu gucken, dass die UFC wieder praktisch zurückkehrt nach Deutschland und du kannst nicht mit dabei sein? Ja, das war halt bitter für mich natürlich, weil ich habe mich auch auf die Veranstaltung gefreut. Und zu Hause zu kämpfen ist sowieso immer cool, weil du hast halt volle Unterstützung von deinem Publikum. Und ja, man muss halt nicht weit fahren, man hat kein Jetlag, keine Zeitumstellung, keine Reisekosten oder sonstiges, was da so alles anfällt. Und das ist mir leider jetzt verwehrt geblieben, letztes Mal. Das ist auch nochmal ein Punkt mit dem Jetlag. Wie sehr beeinflusst dich das eigentlich, wenn du in den USA kämpfen musst und 6 Stunden Zeitumstellung hast? Macht das wirklich richtig viel aus? Also oder kann man sich da relativ schnell dran gewöhnen, indem man, was weiß ich, 4-5 Tage früher hinfährt und dann geht das schon? Das macht sehr viel aus. Das macht sehr viel aus. Also 6 Stunden vielleicht nicht so, aber wenn man jetzt irgendwo in Las Vegas kämpft, wo man halt 9 bis 10 Stunden Unterschied hat, dann merkt man das richtig. Also da braucht man vorneweg mindestens 7 Tage, dass man einigermaßen wieder sich normal fühlt und wieder die Leistung bringen kann, die man auch zu Hause bringt. Weil die ersten Tage, da bist du halt noch halb im Schlaf, da ist alles noch zu langsam, der Körper hat sich noch nicht umgestellt, da passt es mit dem Gewicht nicht so gut. Das ist alles nur so ein Thema. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich in Europa oder Deutschland kämpfe, weil da entfällt das alles. Und ich kann nur den Leuten empfehlen, die dort kämpfen, dass die halt etwas früher anreisen als nur 3-4 Tage, weil das macht sehr viel aus. Du hast das Thema Reisekosten kurz noch angesprochen. Das ist ja auch immer mal wieder ein Thema, dass die UFC nicht genügend zahlt. Ich möchte jetzt natürlich nicht wissen, wie viel du von der UFC bekommst, aber hast du das Gefühl, dass die UFC ihren Kämpfern genügend bezahlt, damit man, sage ich mal, davon leben kann und sich komplett auf den Sport konzentrieren kann? Oder ist das ein bisschen ungerecht verteilt? Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Das ist ja bei jedem anders. Ne, sagen wir so, jeder fängt mit dem gleichen Vertrag an, also fast jeder. Die Verträge sind ja einigermaßen standardisiert. Also man fängt halt klein an, das ist klar. Aber man kann sich ja auch schnell steigern, je nachdem. Wenn man gute Kämpfe macht, wenn man gewinnt, dann steigt die Gage mit jedem gewonnenen Kampf natürlich auch und mit jeder Vertragsverlängerung wird das auch nochmal angehoben. Und durch die ganzen Bonussen kann man auch ein bisschen Geld dazu verdienen. Ich denke, das liegt jedem in seiner Hand. Aber anfangen tun fast alle gleich, fast alle mit demselben Vertrag. Und dann zeigt sich halt einfach nur, wer halt das Zeug dazu hat, mehr zu verdienen. Bedeutet das, die Kämpfer, die sich darüber so ein bisschen echauffieren, sind ja auch nicht allzu viele. Es sind immer komischerweise auch meistens die, die gerade entlassen wurden, die dann nachträglich genau, so ein bisschen nachtreten. Es ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Also ja, man kann ja leider nicht alle zufriedenstellen. Ja. Das ist überall so. Das ist nicht nur bei UFC so. Das ist auch bei normalen Jobs genauso. Es fühlt sich immer jemand benachteiligt. Das ist halt so im Leben. Aber UFC ist halt sehr auf Leistung ausgerichtet. Wenn du da gute Leistung bringst, wirst du auch belohnt dafür. Wenn nichts von dir kommt, kriegst du auch selber nichts. So ist es einfach. Und mit wie vielen Leuten reist du dann, wenn du in den USA kämpfst zum Beispiel, mit wie vielen Leuten reist du in die USA? Wie groß ist dein Team, das du da mitnimmst? Ja, wir sind meistens 4 Leute, weil 3 Leute sind dann als Betreuer Und dann der vierte bin ich, das ist der Kämpfer. Mhm. Aber natürlich kommen dann meistens noch ein paar Teamkollegen, die uns dann noch unterstützen, Freunde und sonstigen. Also letztes Mal in Schweden, da waren viele Leute dabei von meinem Team. Da waren vorneweg, glaube ich, 15 Leute da. Wenn es jetzt irgendwo weiter weg ist, natürlich, weil die müssen das alle selbst bezahlen, gehen nicht so viele mit. Aber das Team, das Hauptteam halt, da sind wir vier, drei Betreuer und ich, die sind halt immer dabei. Ich habe vorhin das Thema Doping schon kurz angesprochen. Da habe ich gelesen, dass bei dir diese HGH-Geschichte aufkam aufgrund eines irgendwie Nahrungsergänzungspräparates, dass dir ein Ernährungsberater aus den USA irgendwie verabreicht hat und gesagt hat, das geht schon in Ordnung, mehr oder weniger. Ist das richtig übermittelt worden oder gibt es da noch eine andere Geschichte dahinter? Nein, nein, das ist genauso, wie du sagst. Also das ist jetzt einfach nur, ich habe halt einfach auf einen Tipp von einem Ernährungsberater einfach so HCG-Tropfen eingenommen, die sollten halt angeblich bei der Gewichtsreduzierung helfen. Ne, das ist ja was bekannt als HCG-Diät. Ja. Und das war leider verboten. Ich habe mich dann nicht so gut informiert. Und deswegen kam es jetzt dazu, zu Sperre und zum ganzen Blabber. Ne. Das ist ja jetzt gerade das große Thema in der UFC, also Doping, und es gibt immer mehr Tests, es gibt prominente Fälle jetzt mit Kong Li, auch wenn sich das im Nachhinein so ein bisschen als Eigentor entpuppt hat seitens der UFC. Natürlich der prominenteste Fall mit Jael Sonnen. Findest du insgesamt das auch wichtig, dass sie da endlich mal also wirklich auch dafür einstehen, dass man einen cleanen Sport hat? Oder anders gesagt, ist es überhaupt möglich, die UFC komplett clean zu halten? Denn mir schwirrt immer eine Aussage von Brandon Sharp im Kopf rum. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber der hat mal mehr oder weniger so angedeutet, 80% der Kämpfer nehmen irgendwas und kommen damit eigentlich durch. Und wenn man so überlegt, dass gerade Wachstumshormone und so relativ schwer nachzuweisen sind, wenn du jetzt nicht, sag ich mal, gerade was einnimmst und ein paar Stunden später, glaube ich, auch nur via Bluttest darauf getestet wirst, dann ist es schwer nachzuweisen. Glaubst du, dass wirklich 80% der Kämpfer irgendwas einnehmen, oder hältst du das für eine Fantasiezahl? Nee, also ich würde das jetzt nicht sagen. Natürlich haben wir ja schon genug Fälle gehabt, wo die Leute mit irgendwas aufgeflogen sind. Aber das zeigt ja nur, dass sie sich darum bemüht, Sport sauber zu halten, weil immer wieder werden ja Leute erwischt. Die UFC führt jetzt Kontrollen durch, fast bei jeder Veranstaltung wird getestet, oder mittlerweile sogar bei jeder Veranstaltung wird getestet. Und wir haben ja jetzt in Zukunft irgendwie noch Sachen irgendwie vor, dass die Leute auch zu Hause testen, also zwischen den Kämpfen und was weiß ich, was sie noch alles vorhaben. Also die bemühen sich schon. Und man sieht ja auch die Leute, die jetzt zum Beispiel gefeuert wurden, wie, was weiß ich, jetzt Chelsea oder sonstige, dass ja alles nicht einfach so passiert. Das heißt, sie gibt da schon ihr Bestes. Aber wie viele Leute jetzt da was nehmen oder so, würde ich jetzt nicht sagen, weil jeder muss halt selber wissen, oder man kann auch nicht jetzt die anderen mal sagen, was sie da im Kopf haben. Ich bin auch kein Experte jetzt, was das angeht. Deswegen war ich da jetzt keine Aussage zu machen. Das ist einfach. Aber 80% würde ich nicht sagen. Okay, ja, es ist immer ein bisschen merkwürdig. Man hört das dann halt, und als Fan, sage ich jetzt mal, hinterlässt das einem schon so erstmal so ein bisschen ratlos. Gleichermaßen denke ich dann, na gut, im Fußball wird es auch jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt ganz clean sein, obwohl uns das so vorgemacht wird. Es ist halt letzten Endes ein Sport, wo Kleinigkeiten den Ausschlag geben, und jeder wird versuchen, so gut wie möglich alles Legale auszuschöpfen, so möchte ich es mal sagen. Und das ist interessant, wie sich das entwickelt. Eine andere Frage ist, wie oft oder wirst du eigentlich nur nach dem Kampf kontrolliert, oder gibt's auch irgendwie mal außer der Reihe Dopingtests von der UFC oder von anderen Commissions oder so? Ja, bis jetzt war es bei mir zumindest immer so, dass man immer am Tag des Kampfes kontrolliert worden ist. Also vor dem Kampf und meistens auch noch direkt nach dem Kampf noch einmal. Aber immer nur Urin? Also, zweimal. Oder machen Sie mittlerweile auch Bluttests? Bis jetzt war es bei mir nur Urin, ja. Okay. Aber man hat ja gehört, die machen bei den Leuten auch ab und zu mal zwischendurch auch Proben, wenn die mal irgendwie Möglichkeit haben. Und ja, also bei mir war es bis jetzt aber nur immer am Tag des Kampfes. Ja, also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, wenn sie jetzt dann wirklich diese Überraschungstests sozusagen einführen, ob man rechts und links jetzt von irgendwelchen Kämpfern hört, die plötzlich ausfallen. Das wäre natürlich schade für den Sport. Andererseits wäre es vielleicht auch wichtig, dass gerade die Leute, die so im Ruf stehen, da irgendwie was genommen zu haben, dass die beweisen können, dass sie eigentlich clean sind. Es gibt ja immer mal wieder so Kämpfer, wo man dann sowas hört. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das war es an und für sich so von mir an Fragen. Jetzt habe ich natürlich noch hier so ein paar Minuten für dich, falls du irgendwas den Leuten erzählen willst, deinen deutschen Fans, Facebook, Twitter, irgendwas, was du gerne placken würdest, dass die Leute dich da unterstützen und besuchen können. Ja, von meiner Seite gibt es nicht viel zu sagen. Ich möchte mich nur halt bei allen Fans bedanken und einfach die Leute, die an mich glauben, die glauben, dass ich den nächsten Kampf gewinnen kann, denen möchte ich Danke sagen. Die Leute, die nicht daran glauben, sind selber schuld. Und ich bedanke mich natürlich bei meinem Team, dem Team Mannheim. Die Jungs helfen mir bei der Vorbereitung, bei jedem Kampf, stehen hinter mir. An die halt größter Dank. Und an meine Sponsoren, Firma Top Ten, die beste Ausrüstung, die ich im Leben hatte, stellen die mir, dann bereite ich mich vor. Und ansonsten, natürlich an euch auch. Danke für das Interesse, für das Interview. Und guckt euch meinen nächsten Kampf an. Ich werde mein Bestes geben, um den zu gewinnen und einen guten Kampf zu zeigen. Davon gehen wir natürlich schwer aus. Eine andere Frage noch ganz kurz. Benutzt du Social Media, ist irgendwie Twitter, Facebook? Gibt es da was, wo die Leute dich followen können, wo du irgendwie die Jungs, die es mögen, so ein bisschen updatest, wie es aussieht mit deinen Vorbereitungen oder so? Ja, natürlich. Ich habe ja auch eine Facebook-Seite. Einfach Dennis Siever suchen und dann ist es schon. Und Twitter-Seite natürlich auch, genauso Dennis Siever MMA. Und da wird auch nach Möglichkeit, da werden nach Möglichkeit auch immer die aktuellsten Infos immer gepostet und rausgestellt. Könnt ihr euch mal gerne mal angucken. Also ist ganz leicht zu finden. Ja, genau, ich habe es gefunden. Ihr werdet es auch finden. Folgt Dennis Siever auf Twitter und auf Facebook. Genau. Unterstützt unseren deutschen Kämpfer, weil nichts gegen Nikain, nichts gegen Peter Sobota oder so, aber zweifelsohne ist Dennis Siever, glaube ich, der berühmteste deutsche UFC-Fighter und wir müssen unsere Fahne hochhalten im Oktagon, also unterstützt ihn. Dennis, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und gerne mit mir eine halbe Stunde hier kurz geplaudert hast über den anstehenden Kampf und ich wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg, drück dir fest die Daumen, hoffe, vielen dass Dank. Du im Mai in Berlin dann das ganze Ding headlinen wirst und vielleicht einen Aufbaukampf für einen Titelkampf dann noch bestreiten wirst, das wäre natürlich hervorragend. Ja, und wünsche dir viel Glück und noch einen schönen Abend, dank dir. Danke, also danke euch nochmal, wie gesagt, und ich werde alles dafür geben, damit es so passiert. Ja, das war mein Interview mit Dennis Siever, hat mir natürlich großen Spaß bereitet. Ich werde mal gucken, ob ich in naher Zukunft häufiger so Interviews bei MMA Radio jetzt doch an den Start bringe. Ist natürlich immer so eine Sache. Also ich bin ja, hab schon ein paar Mal gesagt, ich finde es sehr gut, was viele andere MMA-Journalisten in den USA so interviewtechnisch abliefern. Und überlass denen dann gerne diese Arbeit. Gerade wenn es um englische Interviews geht, ist es, glaube ich, vom Vorteil, wenn du die Sprache beinahe fließend beherrschst und nicht jedes Wort irgendwie dir ergoogeln musst oder eine halbe Stunde drüber nachdenken musst, wie du jetzt einen Satz formulierst. Aber mit deutschen UFC-Kämpfern oder mit deutschen MMA-Kämpfern rede ich natürlich ganz gerne und finde es auch ganz interessant. Und ich schaue mal, ob ich das in Zukunft etablieren werde. Möchte hier natürlich nichts versprechen, aber das hat mir jetzt schon mal viel Spaß gemacht. Und ich fand es natürlich auch toll, dass sich Dennis so viel Zeit genommen hat und dann auch die wirklich fiesen Fragen zum Thema Doping beantwortet hat. Also hat mir viel Spaß gemacht. Die nächste MMA-Radio-Ausgabe, weiß ich gar nicht, wann die stattfinden wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir vor Bisping gegen Rockhold nochmal eine Sendung machen. Wer dann dabei sein wird, Peter, Paddy, Stefan oder Chris, das weiß ich jetzt noch nicht, vielleicht mache ich es auch ganz alleine. Ihr werdet es mit Sicherheit mitbekommen. Folgt uns auf Twitter @mmaradio.de. Oder klickt mal auf Gefällt mir bei facebook.com/mmaradio.de und dann habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn ihr uns so ein bisschen unterstützen wollt und damit meine ich jetzt nicht finanziell, sondern einfach dafür sorgen wollt, dass, wie soll man das ausdrücken, dass für uns sich mehr Türen öffnen, so möchte ich es mal sagen, dann retweetet doch das Ganze hier oder teilt es auf Facebook oder so. Also wenn ihr einen Beitrag von uns seht, gerade jetzt dieses Dennis Siever-Interview, dann einfach kurz retweeten und auf Facebook teilen, damit man halt merkt, okay, da gibt's MMA Radio, die berichten über die UFC und da kann ich da auch mal reinklicken. Also nur so können wir uns verbreiten und das sorgt natürlich dann dafür, dass ich dann auch häufiger mal mit dem einen oder anderen bekannten UFC-Fighter sprechen kann, denn die Jungs sprechen natürlich auch lieber mit jemanden, der sich einen Namen gemacht hat in der Szene, als wie mit irgend so einem Novizen, der ab und zu mal samstags UFC guckt. Im Endeffekt beschreibe ich gerade mich. So, das war's auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis dann.